ich bin der Steffen und ich bin der Moderator von diesem Podcast, der wundertoll ist und schön mit Podcasten. Du bist Moderator? Ich bin der Moderator dieser Sendung. Konntest du dich darauf einlassen damals? Ich hab in der zweiten Folge habe ich ihm gesagt, mach mal die Anmoderation, du musst das üben. Nee, ich kann das nicht. Warum sitzen eigentlich jetzt drei Single-Jungs an einem Tisch mit einer Kerze in der Mitte? Weil wir Nerds sind und keine Freundin haben. Ja, das gucken wir jetzt beide an. Also traurig, aber wahr. Das ist das ja. Alte. Ich will mich jetzt nicht unbedingt als Nerd bezeichnen. Ich will mich jetzt nicht unbedingt als Freundin bezeichnen. Ich will mich jetzt nicht unbedingt als Nerd bezeichnen. Du erfüllst alle Kriterien. Glaub es mir. Ja, das macht. Aber ich bin ja auch ein Stück weit freiwillig Single. Ich meine, das ist ja nicht so als... Jetzt hörst du mehr darüber. Nein. Hodenkrebs ist eine schlimme Krankheit. Holy Gehen Sie zur Vorsorgeuntersuchung. Also heute bei uns sind Tobi, Steffen natürlich und ich, Max. Du bist Max, unfassbar. Ja, also wenn ihr Nerd-Nerd-Nerd-Show oder Herz der Würfel schon mal gehört habt, dann kennt ihr Steffen und mich. Ja. Und heute beim ersten Mal beim Herz der Würfel ist auch der Tobias dabei. Würdest du lieber Tobi genannt werden oder Tobias? Mach mal ruhig Tobi, spaß dir den Atem. Ass. Fällt bei dir zwar eh nicht auf, aber... Entschuldigung. Mich kennt ihr vielleicht aus der letzten Folge von Nerd, Nerd, Nerd. Was machen wir heute, Max? Wir wollten Black Stories spielen. Richtig, Black Stories ist ein lustiges Ratespiel von mit... Ich lese mal einfach hinten vor. Ab zwei Spielern, 12 bis 99 Jahre. So viel Zeit habe ich heute Nachmittag gar nicht. Achso, 2 bis 200... Okay, 2 bis 20. Na, Gott sei Dank. Und das ist wohl die fünfte... Ausgabe. Worum geht's in Black Stories? Bei Black Stories hast du immer so eine Situation wird vorgelesen und dann muss der andere erraten, was konkret vorgefallen ist. Das sind eigentlich immer irgendwelche, wie der Name schon sagt, ziemlich makabren Geschichten. Bei denen auch irgendwie immer einer zu Schaden kommt, ne? Also ja. Sind auch mehrere, oder? Ja. Also ich lese mal hinten vor, was draufsteht. Mhm. Gib mir 5. Wieso kostet ein geselliger Grillabend einem jungen Paar das Leben? Und warum beunruhigt sich eine Frau erst... Warum beruhigt sich... Ja, wir lesen keinen kleinen Vorteil. Und warum beruhigt sich eine Frau erst, als sie die Blutspritzer auf dem Fußboden entdeckt? Endlich bekommen die unzähligen Anhänger der kultigen Krimi-Rätsel neuen Stoff. Black Stories 5 ist da. Wieder gilt es, aberwitzige Verbrechen, perfide Intrigen und skurrile Unfälle aufzudecken. Tastet euch durch Fragen und Raten Stück für Stück an den Tathergang heran und erfahrt so die gruselige Lösung des schwarzen Rätsels. Das lese ich auch noch eben vor. Black Stories gibt's auch im Internet, www.blackstories.de. Haben wir schon noch ein bisschen Werbung gemacht. Mach's auf, Max! Ja, okay. Blub. Ich habe so viel Erfahrung im Packen aufmachen. Das sollte ganz einfach gehen. Kondom packen. Weil wir auf Reise dauer kommen. So. Super. Das war schon. Das ist nur eine Karte, glaube ich, mit. Nee. Niemals. Das ist noch der Autor, Holger Bösch. Der Illustrator, Bernhard Skopnik. Ein Bekannter von mir ist ja auch Spielerillustrator, ist ein schöner Beruf. Schönen Gruß an Clemens Franz. kennt ihr die Regeln? Wisst ihr, wie das ist? Wie das funktioniert? Ja, man darf nur auf Ja und Nein Fragen antworten. Genau. Es werden keine Oder-Fragen zugelassen. Und im Radio war das immer so, Holger Klein hat dann immer sein Kätzchen gequält, wenn Oder-Fragen kamen. Können wir jetzt hier nicht machen, ich habe kein Kätzchen. Ja. Aber ich hole mal einen Würfel, wer anfängt. Okay. Aus deiner von Lidl gestifteten... Die hat 99 Cent gekostet, die Hülle. Ich habe extra für meine Würfel geholt. So, jetzt habe ich meine Würfel, mein Würfelsäckchen. Ich kriege die Knoten nicht auf. Verfall für the Not. So, ich hab's auch gleich. Ich weiß schon. Grobmotorika, da ist es schon. So. Machen wir hoch oder tief? Ich finde es an die Mitte entscheidet. Das sind 20-seitige Würfel, ein Rollenspielwürfel. Dann wäre die Mitte ungefähr 10. Man. Würfel einfach mal und wer die höchste Zahl hat, gewinnt. 17, okay, dann bin ich schon mal mit dabei. 17. Jetzt würfelt Max wieder, das sieht mir so lustig aus. 17. Auch eine 17, ne? Wenn du 17 würfelst, dann holen wir 9 Würfel. 20. Oh. Das ist der einfachste, dann bist du einfach danach und dann können wir den Uhrzeigersinn. Genau. Das heißt, ich fange an und ziehe eine Karte. Okay. Und wir beiden müssen jetzt raten. Ja. Genau. Ich und Mighty Max. Ich misch mal so, weil hier sind nur die. Mighty Max, Spectacular, Steffen und. Ach, misch du mal, ich zieh einfach eine. Es gibt auch Black Stories für Kinder, merke ich gerade. Ja, pass auf. Wer hat die Kills aus der Dose geklaut? Der Kunde. Well played. So heißt das dann. Ach ja. Als Ines morgens aufwachte, fehlten ihr 5 Pokémon-Karten. Oh. Wer lasst meinen Mann da dabei? Ihr werdet lachen, es gibt noch die White Stories, die Green Stories, die Blue Stories und die Yellow Stories. Und die Pink Stories und die Silver Stories. Rainbow und das Farben. Stories. Das ist wie bei Green Lantern. Viele unnötige Farben. Warum haben die alle farbige Namen? Weil es hier schon die Black Stories sind. Ja. Das ist nicht so du weißt schon, dass Schwarz keine Farbe ist. So, Klugscheißen mit Tobi, Episode 1. Ja. Ich hab extra gesagt, warum das Farbe. Ich wusste, dass das Black Stories das ist. Richtig. So, jetzt muss ich mir eine Karte anwählen. Ich kann nicht die obere nehmen. Achso, ja, okay, dann mach ich die Augen zu. Weiß ich auch nicht. So, ich nehme die. Nicht die. Noch. Das ist die schlimmste Farbe. Das ist richtig gut. Tathergang ist oder die Aussage ist, seine Eifersucht brachte sie um. Muss ich mir erstmal hier die richtige, also erstmal die Antwort durchlesen. Wie soll ich denn darauf kommen? Es gibt ja so viele Sachen, worauf man eifersüchtig sein kann. Doch, da kann man drauf kommen. Ich habe eine vorige Frage zu generell zum Spiel. Sind das dann logische Sachen? Ja. Oder sind das Sachen so wie, ja, meine Tüte Gummibären klaut, deswegen bin ich eifersüchtig? Nein, aber. Er ist ja eifersüchtig und sie ist deswegen gestorben. So, ja, okay. Das ist der Tathergang, der Grund. Und das ist auch tatsächlich so, wie die Fragen immer sind. Okay. Und, aber das ist ein absolut, absolut logischer Hergang. Da kann man auch drauf kommen. Das ist nichts irgendwie. Ja, okay, dann. Ne? Du musst okay. Dann anfangen. Du langsam, glaube ich, ne? Ich habe eine Idee. Okay. Ist sie fremdgegangen? Nein. Nicht. Ist sie im Job weitergekommen? Nein. Und wer ja sagt, dann aber noch weiter fragen. Würde ich sagen, ne? Mhm. Hat sie irgendwie was vererbt bekommen? Nein. Hat sie eine bestimmte Menge Geld gewonnen? Nein. Besitzt sie schon bereits etwas, was er haben wollte? Nein. Hatte sie Sex mit ihrer besten Freundin, die sehr scharf ist? Ja, nur in deinem klar. Kopf, nein. Ich bin schon eifersüchtig. Ich glaube, da passt das. Ich nicht Sex mit ihrer besten Freundin hatte. Da passt eher das Wort Neid als Eifersucht. Ja. Max. Ist sie vielleicht einfach nur weggegangen? Hat sie ihn vielleicht einfach nur. Hat sie ihn vielleicht einfach nur verlassen? Also bleibt mal, sie ist weggegangen. Fragt mal, sie ist weggegangen. Ist sie weggegangen? Jein. Hat er sie weggeschickt? Nein. Außerdem war das eine Oder-Frage. Das wäre jetzt die Stelle, wo jemand seine Katze quälen würde. Also sie ist... Sie, ist sie weg? Nein, sie ist nicht weg. Ist sie noch da? Also ich lese noch mal den Tathergang vor. Seine Eifersucht brachte sie um. Ah, konnte sie vielleicht einfach besser als er? Nein. Zum Beispiel gehen. Du hast doch darauf geantwortet, auf Jein geht sie weg. Ja. Dann müssen wir das mal besser befragen, weil dann kommen, kriegen wir ein Ja oder... Ja. Dann müssen wir da vielleicht mal mit arbeiten. Ist sie weggegangen? Ist sie einfach nicht wiedergekommen? Ja. Okay, dann ist sie schon mal nicht mehr... ist ja klar, wenn sie tot ist. Nein, aber so... Sie, ist sie nicht wiedergekommen, kann ich mit einem Ja beantworten. Jetzt müsst ihr natürlich noch irgendwie rausfinden, wie das zusammenhängt. Wollte sie ihn verlassen? Weiß ich nicht. Okay, weil... wurde sie bei einem Verkehrsunfall getötet? Ja. Dann habe ich's. Versuch. Sie hat einen neuen Partner, verschwindet, will weg und wird dabei vom Auto gefahren. Nein. Oder er tötet sich mit dem Auto. Genau. Also ja, Verkehrsunfall. Okay, haben wir das schon mal. Müssen wir nur noch gucken, warum sie aus dem Haus raus ist. Ja, genau. Wollte sie irgendwie... Und dachte er jetzt, sie würde ihn verlassen? Ist das jetzt eine Frage oder eine Suggestivfrage? Also frag einfach. Ja, also wollte sie ihn verlassen? Das wird ja nicht raus klar. Okay. Also, das war Tobi wieder. Verkehrsunfall haben wir. Sie wollte so gesehen weg oder sie ist weg? Sie ist weg. Sie ist weg. Das kann ich mit Ja beantworten. Okay, Eifersucht. Ah. Fuhr sie ein besseres Auto als er? Ein schnelleres? Das wird ja nicht raus klar. Okay. Hat der Mann sie verdächtigt, irgendwas getan zu haben? Ja, er ist ja eifersüchtig. Ja. Hat seine Eifersucht sie dazu bewogen zu gehen? Nein. Nein, das hat er wollte, dass sie geht, weil er eifersüchtig ist. Ich denke schon, dass eine Eifersucht schon da, so funktionieren kann, dass du sagst, Dann mach geh, mal. Weil ich komme noch nicht klar. Also ich gebe dir mal einen Tipp. Hinterfrag mal deine Punkte. Also du hast ja jetzt gerade Punkte geäußert. Wurde sie von ihm überfahren? Nein. Das habe ich mir eben gedacht. Weil er sie auch nicht umgebracht hat. Das klingt logisch. Nein, seine Eifersucht brachte sie um. Ja. Max überlegt. Ah, ich muss irgendwas sagen. Scheiße. Ja, du bist dran. Das kommt so nicht mehr. Ich brauche nur durchs Wasser. Seine Eifersucht brachte sie um. Hat er sich irgendwie ein schnelleres Auto gekauft? Und als sie dann damit fahren wollte, ist sie gestorben. Nein, ein schnelles Auto hatte ich schon, das ist es nicht. Nein. Ich finde, wir sind noch gar nicht so weit weg davon. Wir haben schon mal ein paar Jahre, also das ist schon mal hilft uns ja. Ja. Man kann da wirklich drauf kommen, dass es original liegt. Also ist es ein Autounfall, den er nicht vor. Obwohl, hat er einen Autounfall verursacht? Weil er muss ja nicht gerade derjenige sein, der sie überfährt oder anfährt oder whatever. Ja. Er kann auch einfach nur irgendwie ruckartig bremsen oder die Spur wechseln. Ich sag so viel. Seine Eifersucht hat dazu geführt, dass sie im Endeffekt in diesen Autounfall geraten ist. Ah, haben die sich gestritten? Nein. Ich glaube, wir haben hier gerade die 1-Million-Dollar-Frage. Nee. Jetzt sei so schlau. Ich glaube wir schon, dass wir es hinkriegen. Richtig. Das ist ja so ein typischer Fall, wo du einfach nur nachdenken müsstest und du würdest ihm wieder einen Kopf hauen. Das passiert mir so oft, ey. Gestern, ich glaube, dreimal, ey. Wollte er über die rote Ampel fahren? Oder weil er sie nicht mehr kriegen konnte und dann war er eifersüchtig, weil er seine Freundin noch gekriegt hat? Nein. Noch irgendwie dämlich. War er durch seine Eifersucht von etwas abgelenkt worden? Er nicht. Also sie. Okay. Hat er irgendwas an ihrem Auto gemacht? Irgendwie auf was auf die Scheiben geschmiert? So. Nein. Max hat gesorgt, darum ist jetzt ein Spiel nass. Ja. Egal. Ich hole ein Tuch. Sind Sie beide im selben Auto gefahren? Nein. Worauf ist denn der eifersüchtig? Ich glaube, wir halten uns gerade wieder mit dem Autounfall auf, weil das kann ja eine Kleinigkeit sein, dass er kurz abgelenkt war oder so. Und dadurch kann der Autounfall so schnell gekommen sein. Sind wir nicht in einem. Von einem Autounfall habe ich ja gar nicht gesprochen, ich habe von einem Verkehrsunfall geredet. Du hast ja auch da eben nach einem Verkehrsunfall gefragt. Ne? Also das nochmal so als Tipp. Okay, dann könnte es. Hat er ihr Auto nicht getankt? Das geht daraus nicht hervor. Ja, okay, dann. Es war ein Nein. Wurde sie von einem Zug überfahren? Nein. Ja, da war ich nämlich jetzt auch. Okay, Verkehrsunfall, das kann ja. Hat er sie in ein falsches Flugzeug gesetzt, so nach Malaysia oder so? Nein. Und dann ist sie irgendwann verschwunden auf dem Flug? Nein, sie sind nicht bei Lost. Hätte sein können, dass es dieser Flug irgendwas ist. Das kommt ja eben nach der Auflage. Moment. Es geht auf jeden Fall nicht aus hier heraus hervor, und ich glaube, das ist es auch nicht. Hat er ihr Fahrrad sabotiert? Nein, und das Spiel ist von 2009. Oh. Ist sie vielleicht in ein hohes Gebäude reingeflogen? Nein. Das ist ja, nein. Das ist unfair. Hatte der Verkehrsunfall etwas mit deinem Motorrad zu tun? Nein. Na. War sie auf einem Boot? Nein. War sie auf einem U-Boot? So, jetzt erklären wir mal, in welchem Szenario eine junge Frau auf einem U-Boot ist und dann stirbt. Ja, vielleicht war sie ja, gut, vielleicht war sie ja Soldatin. Gut, ist ja nicht ja, ganz so ja, ohne Decke losgelassen. Ja, vermutlich, war fast reingelaufen. Nein, vielleicht spielt die Handlung, vielleicht spielt die Handlung ja irgendwie in einer amerikanischen Fernsehserie. Ich weiß es nicht. Diese Black Stories haben manchmal sehr bizarre Szenarien. Ein Käfig voller Helden oder was? So. Tobi? Quasi auf einem roten Ruderboot. Ist sie überfahren worden? Ja. Ah, gut. Das hatten wir schon. Nein. Ich hab das gefragt. Was hast du denn genau gefragt? Wurde sie überfahren? Nein. Hast du ja gesagt? Aber ja. Sicher habe ich das gefragt. Hab ich da ja gesagt? Ja. Achso, hast du schon gefragt? Er hat schon gefragt. Oh. Ja, ist egal. Sie ist überfahren worden, ja. Ja, wirklich. Okay. Von einem U-Boot. Auf der B70. überfahren, ja, geht es. War es die Eisenbahn? Hat er ja schon gefragt. Nein, er hat nach einem Zug gefragt. Ja. Kann man mit Dampflok sagen. Das ist in der Regel mit auch was Knopf, da ist in der Regel aber auch hinten was dran und dann ist es ein Zug. Es fährt selten einfach nur Zug, einfach nur die Dampflokomotive, das sind meistens hinten nur wenigstens ein oder zwei Waggons hinten dran. Ist sie vielleicht von einem Amphibienfahrzeug überfahren worden? Nein, das wird langsam auch ein bisschen skurril. Wurde sie von dem Batmobil überfahren? Du darfst nochmal fragen, schneide ich raus. Okay. Bitte nur ernst gemeinte Fragen. Oh. Verkehrsmittel gibt es noch, die wir jetzt vergessen haben. Es gibt ja nur Zug, U-Boot und Auto. Hey, wir hatten schon Fahrräder, Motorräder. Ja. Cityroller. Nein. Hat er verpasst, sie zu warnen? Nein. Jetzt auch so demonstrativ zu trinken. In so eine Schachuhr aufstellen. In so eine Schachuhr aufstellen müssen. Ja, also. Wenn die dann runtergelaufen ist und jeder hat nur so lange Zeit zu überlegen, bis die Uhr rum. Wir haben keine Schachuhr. Dann wurde sie von einem Quad. Von einem Quad überfahren. Nein. Geht mal ein bisschen bodenständiger an die Sache. Ist sie. Dann findest du skurril. Während eines Motocross-Rennen überfahren worden? Nein, ihr seid viel zu weit draußen. Ja, aber die Autos sind es nicht. Ja, keine Motorräder. Also kein Auto im Sinne eines Kraftfahrzeuges. Ein Personenkraftfahrzeug. Dann war es ein LKW. Nein. War es ein Laster? Das LKW-Laster würde ich jetzt als gleiches bezeichnen. Nein. Das ist ein Lastkraftwagen. Ach so. Also unsere Hörer schreien wahrscheinlich gerade vor ihren Podcast-Geräten. Oh mein Gott, das ist so naheliegend! Alle drei? Ja. Das wäre lustig, wenn es nicht so traurig wäre. Die drei Vogonen reden immer von 99 Hörern, die sie haben. Die haben wahrscheinlich in Wahrheit auch viel mehr. Aber wenn wir von unseren drei Hörern reden, ist das eigentlich sogar noch relativ realistisch. Das ist bitter. Ist es in der Nähe von deren Haus passiert? Bin ich ja nicht raus klar. Nein, dann wäre mit einem U-Boot der ganz verkehrt gewesen. Das weiß ich nicht. Es gibt, also, da hat Max wirklich mal recht. Also, da passieren teilweise sehr, sehr seltsame Dinge, auf die man jetzt im ersten Moment nicht kommen könnte. Aber das ist relativ, also das ist ein relativ, also ein sehr realistisches Szenario. Also wer ist dran? Ach so. Ist sie irgendwie von der Müllabfuhr überfahren worden? Nein, hätte ich jetzt auch unter LKW gefasst. Sie wurde vom Bus überfahren. Ja, sie wurde von einem Bus überfahren. Ah. Tobi ist nochmal dran. Der Ehemann hat den Busfahrer abgelenkt. Nein. Die Frau war scharf auf dem Busfahrer. Nein. Quatsch. Es war nur noch ein Sitzplatzfall und der Mann wollte den. Verdammt. Egal, welche Richtung das gegangen wäre, es wäre definitiv ein Nein gewesen. Das ist einfach auf den Sitzplatz, wenn mir auch fast anders wäre. Also ich wurde ja von einem Bus überfahren, wir können da kein Platz frei sein. In einem rumschreien, ich will den Sitz. Und dann sagt der Bus auch was. Hilfe, hol mich raus, ich bin in einem Podcast gefangen. Wollte die Frau irgendwie eine Reise machen? Nein. Wir sind in einem Das hätte man jetzt. Ist sagen. Es ein Linienbus oder ist es ein Reisebus? Das ist eine Oder-Frage. Ich würde das als Linienbus bezeichnen, so mit meinem allgemeinen Wissen. Also ja, ein Linienbus. Okay, ein Linienbus. Oh. Wobei es jetzt für die Lösung jetzt nicht so relevant ist, was für eine Art Bus das ist. Ja, ne? Weil es kann ja daran liegen, dass die auf einer Reise fahren oder ob die einfach nur in der Innenstadt unterwegs sind. Weiß ich nicht, vielleicht fragst du sowas mal nach. Sind sie auf einer Reise? Nein, stopp, das brauche ich gar nicht fragen. Ist sie auf dem Weg zur Arbeit? Nein. Das war fies. Hat die Frau irgendwie eine höhere Stellung als er? Ist sie zum Beispiel sein Chef? Wird dir nicht rausklar. Stimmt, jetzt hier nur Frau vom Bus überfahren. Wir werden uns gleich einen übelsten Facepalm geben, Max, das weißt du. Also wenn ihr die Lösung schon habt, dann schickt uns jetzt eine Mail. Ich verstehe gerade den Zusammenhang zwischen Eifersucht und Linienbus nicht. Ja. Ja, weil ihr das nicht fragt. Dürfen wir ja nicht fragen, oder? Doch, ihr dürft fragen. Wenn ich jetzt frage, wo liegt der und die Zusammenhang, ist du einfach nur. Nein. Ich muss ja Sachen fragen, die ich mit Ja und Nein beantworte. Oh. Also fragt einfach mal Details ab. Hat die Eifersucht was mit dem Linienbus zu tun? Nein, natürlich nicht. Ja, wenn wie klar. Schneid das raus, das ist peinlich. Nein, das ist schon in Ordnung. Oh. Ist die Frau ermordet worden? Nein. Was? Also. Ich habe ja gesagt Verkehrsunfall. Ja, okay. Das ist ja in der Regel, ist das ja was versehentlich passiert. Ja, stimmt. Dann hätte ich es wahrscheinlich nicht Verkehrsunfall gesagt, sondern Mordversuch oder irgendwie sowas. Ja. Nein, Verkehrsunfall. Was gut. Saß der Mann in dem Bus? Nein. Was hat. Nein. Ja. Hat der Mann etwas mit dem Bus zu tun? Nein. Hat der Mann der Frau nicht gesagt, dass der Bus kommt und sie ist einfach über den Zebrastreifen oder über die Ampel gegangen? Du musst jetzt eine Katze quälen. Miau, miau, miau, miau. Wow. Kannst du mal fragen. Okay. Hat der Mann die Frau nicht auf den Bus hingewiesen, während sie die Straße überquerte? Nein, hat er nicht. Gut, also habe ich was rausgefunden. War er eifersüchtig auf irgendwelche Leistungen der Frau? Nein, es geht um eine Liebesbeziehung. Ah. Gibt es Probleme mit dem Heiratsvertrag? Hochzeitsvertrag? Nein. Wollten sie sich scheiden lassen? Das geht daraus nicht hervor. Hat der Mann eine Liebesbeziehung? Das geht daraus nicht hervor. Und du hattest gesagt, die Frau hat auch keine Liebesbeziehung. Die beiden haben eine Liebesbeziehung miteinander. Ja. Darum geht's ja. Aha. So. Aber wieso ist man. Und seine Eifersucht hat dafür gesorgt, dass sie gestorben ist. Also seine Eifersucht hat direkt nein, indirekt dafür gesorgt, dass sie von diesem Bus überfahren worden ist. So viel wissen wir schon. Sie wurde von dem Bus überfahren, es war ein Verkehrsunfall und das, was er gemacht hat, hat damit zu tun, dass sie dabei gestorben ist. Hat die Frau, sie hat Frau verheiratet und erst nur die Affäre? Nein. Also sie sind in einer, kann ich jetzt einfach mal sagen, die sind in einer ganz normalen partnerschaftlichen Beziehung, ob die beiden verheiratet sind oder nicht, geht nicht daraus hervor. Ja, das klingt aber die sind in einer ganz normalen partnerschaftlichen Beziehung, unabhängig davon, wie die beiden zueinander stehen. Und er ist einfach nur spinneeifersüchtig. Und das, was er gemacht hat, hat dafür gesorgt, dass sie eben von diesem Bus überfahren worden ist. Indirekt. Hat er den Bus gerufen? Nein. Den Bus ruft man nicht, der kommt von alleine. Ja, manchmal kann er dann nochmal anrufen und dann senden die nochmal extra einen Bus. Ja, das ist ein anderes Sammeltaxi, das hätte ich dann auch. Ja. Du kommst auf U-Boot, aber du kommst nicht auf ein Sammeltaxi. Das ist Max. Das ist typisch, das ist tatsächlich typisch für Max. War die Frau gerade irgendwo hin, wo der Mann auch hin wollte? Nein. Wollte die Frau was kaufen? Ja, sie wollte was kaufen. Einen Ehering? Du bist nicht dran. Wollte der Mann das besitzen, was die Frau kaufen wollte? Das geht daraus nicht hervor. Einen Ehering? Nein. Schön. Machst du jetzt? Schön. Nee. Das ist auch gut. Hat der Unfall etwas mit Geld zu tun? Nein. Am Bus kostet. Also. Ich meine, sie hätten mal nicht genommen, die sie überfahren wurden. Eingestiegen ist sie aber offensichtlich vorher nicht. Wer wollte sie einsteigen? Und sie wurde dabei überfahren. Wollte sie in den Bus einsteigen und wurde dabei überfahren? Also, nein. Mist. Nee, das ist ja ein Nein, was eigentlich wie ein Ja ist. Weil dann kannst du wieder das Gegenteil davon annehmen. Ja, so wie ich gerade gemacht habe. Genau. Max nochmal. Also ich würde sagen, wir machen jetzt, also wenn Max und du nochmal, dann jeder nochmal fünfmal, okay? Naja, das ist zu viel. Schaffen wir eh nicht. Na? Versucht mal. Ihr seid auf dem richtigen Weg. Also ihr wisst schon mal, dass ihr den Bus nicht nehmen wollte. Hat der Mann der Frau aufgetragen, etwas zu kaufen? Nein. Warum ist man denn eifersüchtig? Überlegt mal, warum man eifersüchtig sein könnte. Ja, auf Besitztümer, Geld. Das ist Neid. Eifersucht geht ja um Liebe. Hatte die Frau sich in einen anderen Mann verliebt? Das geht daraus nicht hervor. Hatte die Frau... Aber das geht daraus nicht hervor, ist aber auch nicht der Grund für den Unfall. Hat die Frau irgendwie ein Haustier? Nein. Was fragst du das? Warum? Dann meint er ganz mehr als mich. Ja. Ja, aber geh von dem Gedanken mal weiter. So, warum ist man eifersüchtig? Weil man möchte von einer Person Aufmerksamkeit und diese Person schenkt die Aufmerksamkeit einer anderen Sache, einer anderen Person mehr als mir. Bleib mal bei diesem Aufmerksamkeitsding und frag mal in Richtung Aufmerksamkeit. Hat die, das klingt logisch, hat die Frau ein Kind? Geht daraus nicht hervor. Oh, die arme Sack. Hat die Frau irgendwie ein Hobby? Das geht daraus nicht hervor. Liebt die Frau ihren Job? Das geht daraus nicht hervor. Die geht nicht hervor. Da gibt es eine Menge drin. Sogar. Oh, scheiße. Das geht daraus nicht hervor. Ihr werdet euch so an den Kopf packen, das ist so einfach. Darf ich auch an deinen packen? Ja? Ich wusste es. Kannst du auch machen, aber ich wusste es jetzt schon. Denkt nach wie beim Dominus gerade im World Wide Web. Hast man nicht gehört? Stimmt. Ich glaube, so kann man denn schon noch eifersüchtig sein? Wir haben ja schon alles abgeknöpfert quasi. Hallo, wir haben... Es geht doch nur darum, dass er... Richtung, warum er eifersüchtig ist, haben wir doch schon. Und das ist doch überhaupt nicht wichtig. Er ist ja nur eifersüchtig. Ja. Und warum ist man in der Beziehung eifersüchtig? Aufmerksam. Ja. Nein, eifersüchtig ist man ja, weil man, jetzt gebe ich das einfach mal so ein bisschen weg, weil das ist eigentlich, wann weiß man das? Ja. Weil der Typ ist ja eifersüchtig, weil er denkt, sie macht was mit anderen Männern. Ja. Oder Frauen. Das heißt, ja. Wir sind ja heute auch in einer Zeit, wo das durchaus mal möglich ist, dass sie auch unter Umständen mit Frauen fremdgeht. Ja. Darum geht's ihm. Das ist Eifersucht, lieber Max. Aha. Ne? Ja, ich kann gleich mal den Wikipedia-Artikel aufmachen. Der kommt auch in die Shownotes. Da der als Wikipedia-Artikel zu Eifersucht. Boah, das hatte ich auch gefragt. Ob er sie verdächtigt. Ja, das habe ich gefragt. Aber was zu tun? Es geht nicht darum, es geht ja auch gar nicht. Wir hatten das Betrügen. Ja, aber das geht hieraus nicht hervor. Hier steht was anderes. Er möchte was anderes von ihr wissen. Wohin sie geht. Und sie sagt ihm nicht. Mm, Nein, das wollte er nicht wissen. Also du nochmal und dann nochmal Tobi. Wenn er dann keine Ahnung hat, löse ich es auf. Das ist super einfach. Aber wie hängt das bloß zusammen, dass keine Ankauf sich irgendwie... Er kann ja spekulieren. Wie kann das sein? Ich stehe mir den Sicherheitsmechanismus. Hat er... Jetzt. Hat er vergessen, sie an irgendwas Wichtiges zu erinnern? Nein. Werde ich mich jetzt gleich schämen? Unter Garantie. Dann sag. So, ich löse jetzt mal auf. Ja. Also, ich lese meinen Sachverhalt vor. Ja. Seine Eifersucht brachte sie um. Ja. Sie ging durch die Straßen Londons und wollte nach Feierabend noch ein bisschen shoppen. Also sie war nicht zu Hause, als sie eine SMS von ihrem überaus eifersüchtigen Freund erreichte. Oh nein! Dieser erkundigte sich, wo sie sich befand. Sie ärgerte sich über sein Misstrauen und tippte wütend auf die Tasten ein, während sie eine Straße überquerte. Dass die Ampel rot war, hatte sie in ihrem Zorn nicht gemerkt und als sie den Doppeldeckerbus auf sie zukommen sah, war es zu spät, um auszuweichen. Und den Scheiß ist das Peinliche daran ist, was hatte ich? Ich habe nämlich gedacht, hat er sie abgelenkt? Nee, ich hatte gefragt, hat er sie vor dem Bus gewarnt? Ja. Und ja, er hätte sie dann in dem Fall abgelenkt. Indirekt. Fuck. Ja. So. Die Karte lautet Die Spanier. Zwei Spanier trieben tot auf den ruhigen offenen See. Die Rettungskräfte, die die beiden Männer bergen konnten, sich das Unglück nicht erklären. Ich möchte dann fix wollen, tragen. Oh. Schneid das bitte raus, das macht mir Angst. Dann mach ich so Hallen hinter so. Das ist gut. Okay. Sind sie ertrunken? Es geht ja um den Spanier, ne? Um zwei Spanier, die tot auf dem Wasser liegen. Ja, zwei Spanier. Sind sie ertrunken? Ja. Okay. Haben sie irgendwelche Verletzungen? Kann man das mit Ja beantworten? Ah ja, kann man. Entschuldigung. Hä? Ich dachte, du fragst das nach dem... Entschuldigung, ich hab nicht gesagt. Nicht welche Verletzungen. Haben sie Verletzungen? Okay, nein, nein, tut mir leid. Mein Fehler. Geht nicht daraus hervor. Sie sind wahrscheinlich ertrunken. Wahrscheinlich oder sicher? Ja, mit schon ziemlicher Sicherheit. Okay. zwei Spanier. Sind sie in ihrem Heimatland ertrunken? Ja, wahrscheinlich. Gut. Wer hat die nochmal gefunden? Kannst du mir den Sachverhalt nochmal vorlesen? Zwei Spanier trieben tot auf der ruhigen, offenen See. Die Rettungskräfte, die die beiden Männer bargen, konnten sich das Unglück nicht erklären. Okay. Waren die beiden Spanier jeweils ein Mann und eine Frau? Geht daraus nicht hervor. Also das Geschlecht der beiden geht nicht hervor? Nö. Okay. Eigentlich unwichtig. Sind sie von einem Tier angegriffen? Nein. Hatten Sie irgendwas dabei oder waren Sie. Ja, warten, Entschuldigung, das habe ich eine Oberfrage gestellt, mein Gott. Jetzt weiß ich auch, wie sich das anfühlt, dass man da wirklich schnell mal nachfragt. Und man will eigentlich zwei Fragen stellen. Also, waren die beiden nackt? Nein. Gut. Hatten die Schwimmkleidung an? Nein. Das heißt, ich war nicht am Schwimmen. Hatten die normale Straßenkleidung an? Wahrscheinlich nicht. Die haben diese superen Klamotten an. Ja, mit dem Bild haben die auch schon Klamotten an. Ja, ich weiß, das ist sehr irreführend. Guck das Bild nicht an. Haben sie eine Spezialkleidung an? Ja, davon ist auszugehen. Es sind irgendwie keine definitiven Antworten, die ihr gebt. Oder sagt ja. Könnte sein. Also bleibt mal bitte bei Ja oder Nein. Ja. Bei einem sicheren Ja oder Nein. Das klang gerade irgendwie so. Ja, ziemlich sicher. Ziemlich. Ich sag bei Ja oder Nein, ja, vielleicht. Vermutlich ist es später nochmal. Dieses Mario-Mettbällchen da. Es gab so eine App, so ein Mettball. Nein, das war diese Miesmuschel, die magische Miesmuschel. Das gab's auch. Die magische Miesmuschel. Das hab ich später nochmal. Hatten sie Rettungskleider an? Also so wie. Ich stell die Frage anders. Haben die. Ich stelle die Frage jetzt. Hatten die. So. Erste-Helfer-Kleider an. So wie diese vom Rettungsteam. Nein. Hatten sie eine Schwimmweste an jeweils? Das kann sein. Geht das jetzt daraus hervor? Ist das wichtig? Ist das, also, ich meine, du kannst ja sagen, wenn das daraus nicht hervorgeht, dann sag es. Weil das, was du machst, ist irreführend und zwar extrem. Ich bin davon verwirrt. Ja, es geht nicht daraus hervor, das meine ich ja. Dann sag das bitte. Verletzungen hatten sie keine, ne? Nein, sie sind ertrunken. Das war nein, ich bin dran. Naja. Naja. Die können ja trinken und dabei verletzt sein. Ja, in der Regel. Hatten die beim Spanier Bergsteigerkleider an? Definitiv nicht. Okay. Deswegen sagten sie ja was mit Spezialkleidung. Ja. Und dann dachte ich jetzt, vielleicht waren das Bergsteiger. Und dann haben die einen körperlichen Defizit, zum Beispiel eine Behinderung, irgendwie eine Lähmung, die sie nicht laufen können? Vielleicht können die das nicht. Das kannst du ja nicht sehen, wenn die ertrunken vorher. Ich würde sagen, nein. Ne. Ja, weil die müssen irgendwie, warum, es muss einen Grund geben, warum die ertrunken sind. Nein. Ja, aber es sagt nicht an irgendeiner körperlichen Behinderung. Ja, das war ja meine Frage. Okay. Nein, war es nicht, aber egal. Also Spezialkleidung ist sicher oder geht das daraus nicht hervor? Sonst hänge ich da gleich fest. Was haben wir mit Spezialkleidung eben gesagt? Das ist nicht gut. Das geht nicht daraus hervor. Ich will mich nicht genauso festlegen. Das Problem ist, ich weiß nicht, ob man in dem Beruf Spezialkleidung hat. Okay, das heißt, ich frage jetzt einfach mal so, wie ich deine Aussage gerade verstanden habe. Es war ein Beruf, bei dem es sehr ungewöhnlich ist, dass man ertrinkt. Es kommt nicht immer vor, aber es kann vorkommen. Sind es Polizisten? Nein. Hätten sie verdient. Sind Soldaten? Die waren Spanier. Nein, die sind, Obacht, die sind auf offener See gestorben. Sind sie Extremtaucher? Nein. Auf offener See, das heißt im Meer, ne? Klar. Ja. Auf offener See ertrunken. Das scheint sehr lustig zu sein. Ja. Okay, Spezialkleidung in dem Beruf. Waren es zwei Müllmänner? Auf offener See. Ja, deswegen ist das ja so lustig. Nein. Sind es Piraten? Nein. Waren sie lustig verkleidet? Nein. Dann war es auch nicht erkannt. Aber, sind Seefahrer gewesen? Ja. Seefahrer. Spezielle Seefahrer. Es ist die Wasserpolizei. Nein. Seefahrer, waren es Matrosen? Geht es daraus hervor oder nicht? Nee. Es war ein spezieller Beruf. Spezieller Beruf? Sind aber Seefahrer. Ist der Beruf, den die ausüben, normalerweise auf dem Wasser oder ist der mehr am Land? Seemänner sind schon häufig auf dem Wasser. Miau! Ja! Aber Seefahrer sind tendenziell schon eher auf dem Wasser als an Land. An der Nordseeküste. Ja. Sind die Fische im Wasser und selten an Land. Am Korallenriff. Also es ist auch keine Rettungsschwimmer. Nein. Seefahrer. Waren es Fischer? Ja. Okay. Jetzt müssen wir noch rausfinden, warum die sich das nicht erklären konnten. Das ist sehr komisch. Okay. Hat es mit einem U-Boot zu tun? Ja! Mein Herz? Ja! Mit einem U-Boot. Oh mein Gott. Das heißt, vielleicht waren das. Okay, es waren Seefahrer in einem U-Boot. Nicht die Opfer. Die Opfer waren Fischer. Ach, die haben. Okay, dann haben. Jetzt hast du was verraten. Die Opfer waren Fischer. Ja. Und die Leute, die gefunden haben, waren in einem U-Boot. Nein. Was hat das mit einem U-Boot zu tun gehabt? Hast du gerade nicht aufgepasst, warum wir so gelacht haben? Nein, aber... Ich hatte was mit einem U-Boot zu tun. Ja, warum ist in dem Fall was mit einem U-Boot zu tun? Deswegen. Ja, darum geht's jetzt. Okay, dann muss ich jetzt zusammen, dann bist du zu weit dran. Das war eigentlich ein Nein. Ich würde dich jetzt gerade was mit dem U-Boot damit zu tun haben, wenn... Hm. Ja, darum geht's ja. Die Leute, die... Das ist jetzt schwierig. War das U-Boot in deren Fischernetz? Ja. auch nicht schlecht. Ja, kein zweiter. Okay. Okay. Wurden die, sind die Fischer ins Wasser gefallen, während sie sich das U-Boot angucken wollten, weil sie es hochgekriegt haben mit dem Fischernetz? Nein. Das war irgendwie komisch. Ihr seid ganz klar, ganz knapp dran. Die Fischer haben das Netz ausgelegt. Ja, das hat sich dabei an dem U-Boot verheddert und das Schiff ist untergegangen und die Fischer sind dabei dann ertrunken. Ja. War das die Lösung? Ja, die Spanier waren Fischer, die gerade ihre Netze ausgeworfen hatten, als ein russisches Atom-U-Boot, dessen Besatzung die Orientierung verloren hatte, ihren Kutter an den Netzen in die Tiefe zog. Yeah, ich hab Punkt! Auf einer aus. Teure Begrüßung. Alisa kam in den Raum, winkte ihre Freundin und musste eine Million Euro bezahlen. Das klingt gut. Okay. Also sie kam in einen Raum, winkte und das hat eine Million gekostet. Ich lese den Sachverhalt noch einmal vor. Boah, ist so lustig. Meiner war so deprimiert. Keine Ahnung. Der ist gut. Ich glaube, der ist auch nicht gerade einfach drauf zu kommen. Okay. Alisa kam in den Raum, winkte ihrer Freundin und musste 1 Million Euro bezahlen. Also auf dieses Winken folgte... Ja, das ist schon klar, ich kann Deutsch. Man munkelt ja. Ist sie ins Gefängnis gegangen? Nein. Oh. War sie bei einer Versteigerung? Ja. Dann haben wir sie eigentlich, oder? Ja. Na, nicht ganz. Okay. Ja, doch, eigentlich schon. Ja. Ja. Ja. Ich finde das Spiel scheiße. Oh, das ist ja bitter! Oh, das ist ja bitter! Ich will nochmal. Nee. Die Freundin begegnete sich auf einer Auktion. Mit ihrem Wink bot Alisa unfreiwillig auf eine Stadtvilla und gewann die Auktion. Jetzt hättest du uns aber noch raten können, was sie gewonnen hat. Ja, scheiße. Ja. Zu spät. Oh, das ist jetzt schade. Das ist unnötig. Also, weil ich glaube, das Schwierige war darauf, auf die Auktion zu kommen. Okay. Ja, das habe ich sofort geraten. Ja, das ist doof. Ja, dann würde ich sagen, war das unsere erste Runde Black Stories. Mhm. Hat Spaß gemacht, machen wir auch nochmal, ne? Ja. Gut. Ich hätte heute noch nicht weitergespielt. Ich bin voll bedient. Das war jetzt zum Ende hin, aber wirklich bitter. Da habe ich aber ein teures Los. Ja, teures Los. Na gut, Max hat einen Punkt, ich habe einen Punkt. Tobi hat... jetzt keine Depressionen, Idee. Keine Ahnung. Achso, ja. Ja, wer hat jetzt geraten? Ich habe Max geraten. Mein Rätsel wurde nicht geraten. Tobi, wie kann man uns erreichen? Twitter @nerdnerdnerd_de ADN @nerdnerdnerd E-Mail nerdnerdnerd.podcast@googlemail.com Immer noch Gmail. Bei Facebook erreicht ihr uns auf nerdnerdnerdpodcast und hinterlasst doch einfach auch einen Kommentar auf nerdnerdnerd.blogspot.com .en. Brrrt. Blocksport. Blocksport. Theo, wir fahren nach Plotsch. So. Ja, das war unsere erste Runde Black Stories. Bis zum nächsten Mal. Yo. Tschüss. Tschüss. Ja, Tobi ist ein bisschen deprimiert. Niemals!